Ja, die ganze Geschichte ist unheimlich facettenreich und auch lang. Ich habe das mal versucht, als Bremer Hörsager aufzuschreiben. Gibt es auch eine Veröffentlichung in unserem ersten Buch, unserer Geschichtswerkstatt. Da merkt man schon die besondere Qualität einer Genossenschaft, dass da engagieren sich auch Leute in Fächern, die gar nicht unmittelbar mit Wohnungspolitik, sondern mit Kultur zu tun haben. Das finde ich auch ganz wichtig, dass Genossenschaft als kulturelle Leistung begriffen wird. Auch nochmal anders als kommunale Bestände und die Sicherung des preiswerten Wohnraums sozusagen ist das Muss, aber was da drumherum noch passiert für die Stadt, fürs Umfeld, ist da auch ganz wichtig. Und das sagten sich eben auch im Oktober 2000 zu einer Zeit, als es tatsächlich noch eine rege Diskussion um Genossenschaftsförderung gab. Wir hatten einen neuen Senator, der hat dann das Millennium der Genossenschaften ausgerufen. Das war dann nach einem halben Jahr vorbei oder so. Also zumindest haben wir auch zeitlich Glück gehabt, in den Korridor reinzukommen, wo dieses Thema preiswertes Wohnen und Genossenschaften in der Politik eine aktive Rolle spielte und es auch Förderinstrumentarien gab. Zu unserer Zeit gab es dann schon nicht mehr die üppige Förderung, von der Frau Albrecht gesprochen hat mit der baulichen Selbsthilfe. Da gab es 80% der Baukosten Zuschuss. Das ist gar nicht nötig, dass man solche Fördertöpfe aufmacht, aber für uns war es natürlich eminent wichtig, dass es die klassische Stadterneuerungsförderung zu dieser Zeit noch gab, also Aufwendungszuschüsse und 20% Baukostenzuschuss, ohne die hätten wir es nicht geschafft, und dass es eben eine spezielle Förderrichtlinie gab, die Genossenschaftsrichtlinie, die das den Beitritt der normalen Einwohner, die also nicht ausgewählt, wie hier in der Nähe am Möckernkiez ja versucht wird, einen Haufen Geld auf den Tisch legen können und sagen, ich kriege hier zwar über die Eigenheimzulage irgendwann vom Bund in den nächsten Jahren eine Förderung, aber ich habe jetzt das Geld nicht. Die Genossenschaft braucht jetzt das Geld. Es wird vorgestreckt über Anteilsförderung durch das Land Berlin. Das war eine ganz wichtige Sache. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir innerhalb kurzer Zeit nicht nur 50 Gründungsmitglieder waren, sondern 300 Mitglieder von den ca. 400 in der Bremer, mit Mietern der Bremer Höhe gewonnen haben. Das heißt also, wir haben damals relativ schnell einen Mitgliederanteil erreicht von 80% in unserem Kernbestand. Den haben wir heute noch. Das heißt also, es ist seitdem auch kaum noch ein Mieter, der eben gesagt hat, ist ja schön, dass mein Nachbar das gemacht hat, aber viele konnten nicht oder viele wollten nicht, viele waren auch Rentner, haben gesagt, warum soll ich Mitglied werden. Aber im Prinzip war doch eine große Stimmung zu sagen, wir machen da mit, wir unterstützen die Sache eben auch aktiv, indem wir eben zumindest versuchen, Mitglied der Genossenschaft zu werden und Eigenkapital aufzubringen oder beziehungsweise auch diesen Förderantrag zu stellen. Also das war eine außergewöhnliche Situation, die immer nur in Gründungsphasen, glaube ich, da ist, wenn man auch dazu sagen, wenn man in dem Fall ein ganz konkretes Feindbild hatte, weil die Bremer Höhe war im Prinzip verkauft, die wurde am 17. Dezember an den Hamburger Bauverein verkauft. Das heißt, das Ding war weg und nur weil mittlerweile ein Mieterdruck da war, dass eben bei Veranstaltungen 400, also alle Mieter da waren und Druck ausgeübt haben auf den Verkäufer, also auf die städtische Wohnungsbaugesellschaft, gab es noch eine Rücktrittsklausel, die Wohnungsbaugesellschaft sich da eingebaut hatte. Ich weiß nicht, wenn das sozusagen nur so ein Schreiben gewesen wäre, ja, Sie können hier kaufen, ansonsten wissen wir noch nicht, was wir mit dem Bestand machen, ob es so einen Mobilisierungseffekt gegeben hätte. Also eine ähnliche Situation gibt es ja jetzt auch bei der TLG, da muss verkauft werden oder der Bund will es verkaufen, da kann sich jetzt jeder Mieter ausrechnen, tue ich da, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit. Also wie gesagt, so eine Zeitschiene, so ein gewisser Druck erleichtert natürlich auch einen Entscheidungsfindungsprozess bei Menschen. Alle Projekte, die ich seit 1991, 92 in dem Bereich betreut habe, ich habe also schon vor der Bremer Höhe viele Genossenschaften, GbR-Projekte, auch Wohnungseigentumsprojekte betreut, sind immer aus einer gewissen Entscheidungsnot gekommen. Also immer stand das Haus zum Verkauf oder es hieß, wir haben unseren Eigentümer gefunden und der will eigentlich das Ding loswerden. Also immer so eine Situation war, dass man sich entscheiden musste. Ganz wichtig. Bei uns war es dann, wie gesagt, so 20% blieben Mieter, sind es bis heute noch. Und wir hatten aufgrund der engen Finanzierung bis zum letzten Jahr keine Möglichkeit, die Miethöhe oder irgendwas anderes zu differenzieren. Also dass wir sagen, Mieter und Mitglieder, das Mitglied hat irgendeinen Mietvorteil oder hat irgendeinen anderen Vorteil. Wir haben es dann schon so gemacht, dass unser Gemeinschaftsraum nur von Mitgliedern gemietet werden kann zu Familienfeiern, dass unsere Gästewohnung nur von Mitgliedern gemietet werden kann und nicht von Mietern. Aber wie gesagt, der Unterschied war marginal und weil der Mietspiegel letztes Jahr so einen wunderbaren Sprung nach oben gemacht hat, kann ich jetzt mal zynisch sagen, waren wir das erste Mal nach 12 Jahren, also nach 11 Jahren in der Lage, etwas zu differenzieren und zu sagen, hier kommt derjenige, der 5.000, zum Teil manche auch 10.000, wir haben auch ein Mitglied im Verein, der hat 29.000 Euro Mitgliedsanteil in den Genuss, dass er uns Geld zur Verfügung gestellt hat, zahlt etwas weniger Miete als ein Mieter. Also das ist jetzt nach 11 Jahren tritt das ein, damit haben wir gar nicht gerechnet, auf dieser, weil der Mietspiegel so schön aussieht. Ne? Und wer weiß, wie er nächstes Jahr aussieht. Ich glaube, alleine die Entwicklung des Mietspiegels der letzten Jahre gibt Druck, jedem Mieter Druck zu prüfen, ob er nicht entweder also aus der normalen Miete rausgeht und vielleicht eben sich im Solidarmodell hier anschließt und eine Genossenschaft vielleicht versucht oder eben bei einer Genossenschaft mietet. Wie gesagt, der Umsatz in Genossenschaften ist ja nun auch nicht so klein. Wir haben eine Fluktuation von 3-4% im Jahr, also sehr gering. Bei anderen Genossenschaften ist es aus unterschiedlichen Gründen, auch Altersgründen sicherlich anders, ist ein bisschen höher, aber diese Wohnungen stehen ja nicht für immer dem Markt nicht zur Verfügung. Das habe ich auch viel geredet. Ja, aber war ja schon mal für die Darstellung schon mal ganz gut.